Das Hauptziel der Jesuiten, das sie seit 3 Jahrhunderten mit bewundernswerter Geschicklichkeit verfolgen, ist die Niederwerfung der deutschen Fürstenmacht und die Vernichtung des deutschen Volkes, weil seine Intelligenz ihnen im Wege steht. Im Siebenjährigen Krieg versandte der Papst, der nur ein Werkzeug der Jesuiten ist, einen heimlichen Erlass, nach welchem die katholischen Geistlichen in Preußen den 1/10 ihrer Einkünfte an Österreich zur Fortsetzung des Krieges gegen Friedrich einzahlen sollten. Der katholische Klerus musste die Bauern in Preußen gegen den Staat aufhetzen und die Soldaten zum Desertieren verleiten. So sollte das protestantische Norddeutschland zerstört werden. Vergleiche hierzu Professor Langemann das Evangelium Jesu Christi, das römische Antichristentum und die Hohenzollern. Göttingen, Selbstverlag. Höchst wichtige Enthüllungen bringt auch K. von Widumhoff, die entdeckten schwarzen Henker des deutschen Volkes. Bekannt ist, dass der 70er Krieg von den Beichtvätern der Kaiserin Eugenie angezettelt wurde. Bayerische Zentrumsabgeordnete mussten die Mittel zum Kriege gegen Frankreich verweigern und katholische Geistliche hetzten die Bauern auf, nicht an dem Kriege teilzunehmen. Auf römisches Anstiften sollte Bismarck durch den Belgier Duchesse ermordet werden gegen einen Judaslohn, den der Erzbischof von Paris auszahlen sollte. Vergleiche hierzu Professor Langemann das Evangelium Jesu Christi, das römische Antichristentum und die Hohenzollern. Göttingen, Selbstverlag. Der Deutsche Katholikentag in Olmütz stellte unter römischer Leitung das Ziel auf, die Beseitigung der Herrschaft der Hohenzollern und die Zertrümmerung Preußens in Einzelstaaten. Die Generalversammlung des Deutschen Katholikenvereins von 1874 erklärte den Militarismus für unvereinbar mit der Freiheit und Wohlfahrt des deutschen Volkes. Und wer hat an der Zertrümmerung der deutschen Wehrmacht 1918-19 bis 1921 am eifrigsten mitgearbeitet? Die Früchte dieser landesverräterischen jesuitischen Saat zeigten sich im Weltkrieg und in den Revolutionsjahren 1918-19. Der französische Sozialistenführer Professor Jaurès sagte am 30. Juli 1914, wenige Stunden vor seinem gewaltsamen Tode, dieser Krieg wird ein Krieg der Jesuiten sein. Und der französische Abgeordnete Jean Blum machte im Juli 1919 in der französischen Deputiertenkammer die Enthüllung, der Krieg sei durch die Jesuitenparteien am Wiener Hof beschlossen worden. Der Vatikan erwarte für seine Haltung im Weltkrieg die Unterzeichnung eines zweiten Konkordates für Frankreich. In der Tat wäre der Weltkrieg von Österreich zu verhindern gewesen. Aber Rom wollte, wie das berühmt gewordene Rittertelegramm beweist, den Krieg um seine Macht zu erweitern. Und so wussten die unter jesuitischem Einfluss stehenden österreichischen Minister Berchtold und Bilinski die Einigung mit Serbien zu verhindern. Deutschland sollte mit allen Mitteln in den vernichtenden Blutstrudel gezogen werden. Jesuitisch erzogene Geistliche und Offiziere wurden Spione für die Entente und Verräter ihres Vaterlandes zur Ehre Gottes, das ist zum Vorteil der römisch-katholischen Papstkirche. Rühmend erkannte der französische Minister Pichon nach der Niederwerfung Deutschlands die Dienste der katholischen Geistlichkeit in Elsass-Lothringen an, die sie Frankreich hierbei leistete, und der Papst beglückwünschte als heimlicher Bundesgenosse Frankreichs dieses 1918 zu seinem herrlichen Siege über Deutschland. Vergleiche Gotthilf, die größte Geheimmacht der Welt, Leipzig, Sternverlag. 1914-15 arbeiteten der römische Klerikalismus und seine geistlichen Hilfstruppen mit allen Mitteln darauf hin, dass Italien dem deutschen Verbündeten treulos und heimtückisch den Dolch in den Rücken stieß und 1917 Rumänien uns verriet. Katholische Geistliche waren es, die die österreichischen Polen, Tschechen und Slawonier zum militärischen Verrat aufhetzten und die Kraft unseres österreichischen Verbündeten zerbrachen. Siehe S. Jörz, der Vatikan, Wien. 1916 verlangte die Deutsche Zentrumspartei auf Kommando Roms die Zulassung der Jesuiten in Deutschland, die Aufrichtung eines katholischen Königreiches Polen und die Ausstattung desselben mit einer Militärmacht und drohte für den Fall der Nichterfüllung ihres Vaterlands verräterischen Wunsches mit der Nichtbewilligung weiterer Mittel zur Kriegsführung. Nach dem teuflisch schlauen Plan der Jesuiten sollte Polen so organisiert werden, dass es mit deutschen Gewehren und Kanonen gegen Deutschland marschieren konnte, was 1921 tatsächlich geschah bei dem Raub Oberschlesiens seitens der Polen. 1921 sollte das in Olmütz 1850 aufgestellte Programm erfüllt werden. Bezeichnend ist, dass in den oberschlesischen Polenaufständen katholische Geistliche Hetzer und Anführer polnischer Verbrecherbanden waren. Der amerikanische Admiral Sims stellte in verschiedenen Veröffentlichungen fest, dass die Entente 1917 den Weltkrieg unbedingt verloren hätte, wenn Deutschland den völkerrechtlich zugelassenen Tauchbootkrieg rücksichtslos fortgesetzt hätte. Wer aber hinderte Deutschland daran? Nicht der Feind, sondern Rom und Juda. Sie ließen durch Zentrum und Sozialdemokratie den Tauchbootkrieg als unmenschlich und barbarisch hinstellen, zwangen die Reichsregierung zur Aufgabe desselben und brachten dadurch Deutschland um den Sieg. Als trotzdem dem deutschen Volke derselbe winkte, da ließ der Jesuitismus alle Minen springen. Der von jesuitischen Beichtvätern beratene österreichische Kaiser Karl lässt dem französischen Präsidenten Poincaré durch den Jesuitenzögling Prinz Sixtus von Parma einen Brief übermitteln, in welchen er den Frieden und Übergabe der deutschen Provinzen Elsass-Lothringen an Frankreich anbot und erklärte, Deutschland zum Frieden zwingen zu wollen. Es ist natürlich nicht Zufall, dass der damalige deutsche Zentrumsführer, der getaufte Jude Erzberger, der Sohn des Juden Herzberger, damals in Wien anwesend war und dass ihm Jesuiten die Kenntnisse der Absichten und dem Brief Kaiser Karls verschafften. Es ist auch kein Zufall, sondern ein Wink von Rom, wenn er gestützt auf diese Kenntnis der Sachlage in Österreich die Lage Deutschlands öffentlich als recht düster hinstellte und mit der Zentrumspartei die Friedensresolution von 1917 herbeiführte, die dem deutschen Volke den Willen zum Sieg nahm und der Entente ein willkommenes Mittel war, ihre Völker zur Fortsetzung des Krieges aufzupeitschen.